Das deutsche Volk ist in der tiefsten Existenzkrise der Geschichte. Es geht darum, unser Leben zu kämpfen und sich durch Kampf zu befreien. Da haben wir ein Problem, einen Widerspruch. Die Kräfte, die zum Vaterland halten, die den deutschen Geist aufrechterhalten, sind damit beschäftigt, auf das eigene Volk zu schimpfen. Dieses sei verblödet, würden nichts begreifen, würden schlafen und die Chance, sich zu befreien, verpassen. Die so reden, wissen nicht, was sie sagen. Das deutsche Volk ist nicht verblödet. Es ist eines der intelligentesten Völker, der schöpferischsten Völker der Welt. Das, was sie meinen, das Nicht-Reagieren auf die feindlichen Angriffe, das Mitmachen mit den Vernichtern des deutschen Volkes, hat ganz andere Gründe und denen muss man nachgehen. Wir haben es mit einem Feind zu tun, der die Bedingungen des Seins eines Volkes sehr genau studiert hat. Sie wissen, dass kein Volk existieren kann, ohne in sich einen Kernkonsens zu haben von gemeinschaftlichen Werthaltungen und Überzeugungen, also eine gemeinsame Weltanschauung, auch wenn man das nicht Weltanschauung nennt. Das ist ein Lebensgut. Ohne das geht es nicht. Und alles, was uns Lebensgüter sind, wovon unsere Existenz abhängt, sind besetzt mit einer hochintensiven Verlustangst. Das kann jeder nachvollziehen. Wenn man einen Partner gewonnen hat, den man liebt, dann hat man ständig die Angst, ihn zu verlieren. Und das ist eine tiefgehende Angst. Und genau das spielt sich im Großen ab. Das Volk hat instinktiv eine Angst, diesen Zusammenhalt zu verlieren. Und dann gibt es die Notwendigkeit, diesen Kernkonsens im Volke durch das Volk, wenn es ideal ist, herzustellen. Das war früher die Aufgabe der Kirche. Der Schimpf auf die Kirche ist eine völlige Blödheit, weil Europa ist durch die christliche Kirche zum Mittelpunkt der Welt geworden, hat die Welt geprägt und prägt sie bis auf den heutigen Tag. Und auch wer sich als Atheist bezeichnet und hier in Deutschland beispielsweise als Deutscher aufgewachsen ist, ist Christ. Man hat all die Werthaltungen, die das Christentum ausmachen, durch die Prägung, Erziehung, Familie, Bildung, kultureller Betrieb, in sich aufgenommen und verkörpert das. Die Rolle der Kirche als sogenannter Konsensgenerator ist dann durch die Aufklärung zerstört worden. Die Kirche hat keine Autorität mehr. Das war ein notwendiger Prozess, weil das ist ein Schritt hin zur Befreiung. Die Menschen im Mittelalter bis in die Neuzeit, die waren abhängig von dem verkündeten Wort, und das war die Aufgabe der Priester, die Funktion der Priester, das heißt der Kirche. Die Wahrheit kam durch die Verkündigung in der Kirche. Dann kam die Aufklärung, da wurde die Kirche aus dieser Position verdrängt. Und das ist eigentlich die Eröffnung eines Verelendungszustandes, der Verlust der Glaubensfähigkeit, der Verlust an Gott glauben zu können, ist einerseits ein Fortschritt. Warum? Dieser Glaube war vermittelt durch die Offenbarung der Heiligen Schrift, die dann von der Kirche als Dogmensystem in die Prägung der Menschen von Kindesbeinen an eingegangen ist und dann sind eben Christen herausgeworden, die das christliche Glaubensgut verinnerlicht haben. Das war immer noch eine Abhängigkeit des Geistes, und damit meine ich den Menschen. Er ist der Geist, unterscheidet sich dadurch vom Tier. Dieser Geist war immer noch abhängig von etwas, was er nicht selbst war. Die Kirche war nicht der Geist des einzelnen Individuums, sondern es war für das einzelne Individuum eine fremde Macht oder eine Macht außerhalb seiner eigenen geistigen Sphäre. Und das ist der Begriff noch der Unfreiheit. Freiheit ist, dass der Geist von nichts abhängt, dass er nicht selbst ist. Die Aufklärung hat also die Prägemacht der Kirche zerstört. Damit war der erste Schritt in die Freiheit getan. Der Geist war nicht mehr abhängig von der Priesterkaste, dem katholischen Klerus, dem Pfarrer. Aber er war damit auch irgendwie entleert. Und an die Stelle der Prägeinstanz Kirche ist durch die Aufklärung, in der Aufklärung, die öffentliche Meinung, die Presse getreten. Das, was jetzt geglaubt wurde, kam über die Presse, und damit meine ich umfassend alle Medien, die auf unser Bewusstsein wirken und unser Weltbild begründen, kam jetzt über eine nicht kirchliche Instanz, Presse. Presse ist eine weltliche Einrichtung, die nicht mehr verwurzelt ist in irgendwelchen religiösen Fundamenten. Sie war jetzt manipulierbar. Es traten jetzt Parteien auf, die versuchten, diese Prägekraft in die Hand zu bekommen, um ihre Auffassung von Gesellschaft und Interessendurchsetzung in die Köpfe zu bringen, um eine Basis, Anhängerschaft und so weiter, Macht zu gewinnen. Und das ist die ganze Entwicklung der letzten 200 Jahre seit der Französischen Revolution. Und das hat in den Zustand geführt, in dem wir uns heute befinden. Wir können nicht mehr glauben, wir haben keine Weltanschauung mehr und sind damit in einem unglaublichen Zustand der geistigen Verelendung. Alle Institutionen, die auf Glauben gegründet waren, die vernünftig waren, Ehe, Familie, Staat, sind systematisch zerstört worden. Die neue Instanz der Weltanschauungserzeugung, Atheismus. Und das ist dann eine Entwicklung, die uns in die heutige Lage versetzt hat. Deutschland ist militärisch gezwungen worden, dieses Gedankengut, diese Weltanschauung in sich wirken zu lassen. Die Aufklärung, und es ist wesentlich eine jüdische Aufklärung gewesen, das muss noch extrahiert werden, ist zunächst mit den napoleonischen Heeren nach Deutschland gekommen. Alle meinten, jetzt ist der große Tag der Befreiung angebrochen, und in der Tat, es war ein Schritt hin zur Befreiung, aber eben gleichzeitig hin zur Verelendung. Wir waren dann nicht mehr wir selbst, wir hatten unser geistiges Fundament verloren. Es ist ein langer Prozess, der langsam abgelaufen ist, aber jetzt einen Höhepunkt erreicht hat. Es ist heute mit den Händen greifbar. Heute sind alle Grundlagen eines sittlichen Seins zerstört. Heute kann Homosexualität als eine mögliche Form des Zusammenlebens und der Familie propagiert, die Homo-Ehe, die Adoption von Kindern in eine Homo-Beziehung. Alles das sind Verfallserscheinungen, tödliche Bedrohung. Man muss immer die Frage stellen, was wäre denn, wenn alle sich in dieser Weise orientieren? Dann gäbe es keine Kinder mehr. In der Homo-Ehe können keine Kinder gezeugt werden. Aber das ist die Grundfunktion des Lebens eines Volkes. Nur als Beispiel. Die ganze Gender-Ideologie ist eine absolute Zerstörung der germanischen Sittlichkeit, der deutschen Sittlichkeit. Auch, was bei den vielen Patrioten kritisch gesehen wird, auch wenn diese Prägung durch die christlichen Kirchen geschehen ist. Die Feindschaft gegen das Christentum ist ein feindlicher Brückenkopf in uns selbst. Das Christentum war ein gewaltiger Fortschritt in der Entwicklung des Bewusstseins der Freiheit. Das ist ein Thema für sich. Ich muss jetzt darauf zurückkommen. Die Prägung des gesellschaftlichen Konsenses, der lebenswichtig ist, ist in die Hände des Feindes gefallen. Der weiß genau, wie er anstelle der Kirche jetzt das Bewusstsein der Menschen prägen kann, so dass sie meinen, in der Wahrheit zu leben. Das hat sich hergestellt durch das Wirken der Presse und dann gibt es immer den Eigentümer der Presse. Und das sind ganz bestimmte Kreise, die ein ganz bestimmtes Ziel verfolgen und die Presse als Waffe einsetzen, dieses Ziel zu erreichen, nämlich die Weltherrschaft. Die Weltherrschaft für ihren Gott Jahwe. Wenn wir das uns nicht vergegenwärtigen, dann neigen wir dazu, unseren heutigen Zustand der Nichtwahrnehmung der Zerstörung, die Nichtwahrnehmung eines Krieges, der nie aufgehört hat, der Nichtwahrnehmung der Auslöschung des deutschen Volkes durch diese gewollte Überfremdung aus Afrika und Asien. Die Auslöschung des deutschen Geistes, die Auslöschung der weißen Rasse. Das wird nicht wahrgenommen. Und deswegen können sich solche Figuren wie Merkel und andere, die reine Erfüllungsgehilfen des Feindes sind, noch in der Macht haben, die sie gebraucht haben, bekommen haben vom Feind mit dem Auftrag, das deutsche Volk auszulöschen. Man muss sich also fragen, wie kommt diese Macht in die Lage, unsere Köpfe in dieser Weise zu bearbeiten, dass wir gegen uns selbst arbeiten und das noch für Demokratie halten. Das sind subtile Mechanismen. Das beginnt in der Schule, das beginnt an der Universität, in den Medien, in den Kulturbetrieben. Die ganz bestimmten Worte mit einer ganz bestimmten Bedeutung uns eingeben, die sind tödlich. Demokratie wird heute groß als Wert dargestellt, aber sie ist tödlich. Sie ist das Chaos. Wir singen zwar die Missstände, aber wir stellen nicht die Verbindung her, dass das Ausdruck der Demokratie ist. Was heißt Demokratie? Hans Gerling, der ehemalige Chef oder der Chef des ehemaligen Gerling-Konzerns, hat es auf die kurze Formel gebracht. Demokratie ist das Ignorante, Dilettanten wählen und ich sage, in Parlamente, die keine wirkliche Entscheidungsmacht haben. Aber die Menschen glauben, das ist die einzig wahre, freie Form gesellschaftlichen Lebens. Und das ist unser Verhängnis. Und wir müssen aufspüren, welche Interessen uns das als das Heil einreden. Und dann müssen wir versuchen, diese Macht, es ist eine Macht, aus der Macht zu verdrängen. Da muss man studieren, man muss genau untersuchen, worin besteht denn die Macht dieser satanischen Kraft, dieses satanischen Wesens, das uns zerstört, ohne dass wir das merken, ohne dass uns das als Krieg bewusst ist. Diese Macht, das ist die geschickteste in der Erkenntnis, wie Menschen zu manipulieren sind, ohne dass sie merken, dass sie fremden Einflüssen folgen gegen ihr eigenes Interesse. Das ist eine Macht, die eigentlich nach Zahl und Umfang klein ist, ein kleines Völkchen. Das aber gerade in dieser Position des kleinen, aber zur Weltherrschaft berufenen von göttlichem Auftrag her sich als Weltmacht versteht. Diese Macht ist darauf angewiesen, unsere Schwächen auszuspionieren, um sie dann als Waffe gegen uns einzusetzen. In den deutschen Märchen wird sehr viel erkannt von dieser Macht. Und da gibt es ein Märchen, das ist das Märchen vom tapferen Schneiderlein. Das ist typisch für die Kriegsführung, mit der wir konfrontiert sind. Ich hoffe, dass viele Deutsche auch jüngeren Alters dieses Märchen noch kennen. Da ist also dieses tapfere Schneiderlein ein ganz schmächtiges kleines Männchen, das auf der Wanderschaft ist und hat für diese Wanderschaft, aus welchen Gründen auch immer, in einem Beutel Kieselsteine, kleine Kieselsteine. Und das zieht sich zurück, um auf einen Baum sich auszuruhen, ungefährdet von den Tieren. Und da kommen zwei Riesen. Die legen sich unter den Baum, fressen sich voll und schlafen ein, schnarchen. Das tapfere Schneiderlein sitzt also auf dem Baum und hat diese beiden Riesen unter sich. Und dann nimmt es von den mitgeführten Steinen das eine und schmeißt es auf den rechten Riesen. Dann nimmt es einen Stein und schmeißt es auf den linken Riesen. Die wachen auf und meinen, der jeweils andere Riese hat ihn in dieser Weise attackiert. Sie kommen in Streit und der eskaliert und sie schlagen sich. Und dann steht da das tapfere Schneiderlein und feiert den Sieg über die Riesen als dieses schmächtige kleine Männchen. Das ist die Situation, in der wir sind. Das ist die Form, die talmudische Form der Kriegsführung. Alles erscheint als eine Wohltat, und das ist aber das Übel. Wird immer aus dem Hintergrund heraus Konflikt geschürt, um die Kräfte, die ja im Konflikt gegensätzlich aufeinander wirken, einzusetzen, den jeweils anderen, den man beherrschen will, zu zerstören, zu schwächen und letzten Endes zu unterwerfen. Dieses Volk ist also in dieser Art und Weise ein tüchtiges Volk. Das kann man auch nur bewundern, inwieweit sie es gebracht haben, die Welt zu dominieren, ich sage nicht zu beherrschen, zu dominieren, überall der bestimmte Einfluss zu sein. Und wenn wir das in Bezug auf das deutsche Volk uns vornehmen, um es zu untersuchen, muss man in Rechnung stellen, dass die Deutschen in besonderer Weise skrupulös sind, grüblerisch sind und gut geachtet sind. Sie wollen die Welt verbessern, in jeder Hinsicht. Und sie wollen sich in der Welt als eine Kraft des Guten darstellen. Und wenn man diesem Volk einredet, dass es Unrecht getan hat, indem es ein anderes Volk geschädigt hat, ich möchte das mal so neutral ausdrücken, dann empfindet dieses skrupulöse Volk Schuld. Und Schuld letzten Endes tötet. Das ist etwas, was den Psychologen völlig geläufig ist. Viele Neurosen sind aus einem Schuldgefühl heraus entstanden und enden oft in Selbstmord. Das setzt aber eben eine besondere Sensibilität für moralische Werte voraus. Und das ist in einem deutschen Volk in besonderer Weise gegeben. Und damit hat der Feind die Möglichkeit, uns über Schuldgefühl in eine Situation zu versetzen, wo wir uns schlecht fühlen und den Feind, ohne dass wir uns dessen bewusst sind, für den Guten haben. Wir selbst sind geneigt, uns minderwertig zu fühlen, ohnmächtig, und wir liegen dem Feind zu Füßen, weil wir meinen, er ist der Gute. Und dieses Verhältnis ermöglicht es dem Feind, seine Gedanken über die Medien, die er beherrscht, in unsere Köpfe zu pflanzen. Und dann haben wir innerlich ein Tabu aufgebaut gegen alle Ideen, die die Stellung des Feindes als der vermeintlich Gute in Frage stellen. Der Angriff auf diesen Feind, obwohl er notwendig ist zur Lebenserhaltung, wird empfunden als Steigerung einer schon vorhandenen Schuld und ist dadurch abgeblockt. Das führt dazu, dass man, also wenn man ein kritisches Wort über diesen Feind sagt, wir die Reaktion erleben, dass die Menschen also in Panik geraten, bis hin zum Schweißausbruch schreien und in Aggression. Sie wenden sich dann gegen den, der die Wahrheit über diesen Feind sagt, um den Feind vor dieser Wahrheit, die seine Macht zerstören würde, zu schützen. Daraus ergibt sich zwangsläufig die Antwort auf die Frage, was tun, um diesen Feind zu bezwingen, um wieder frei zu sein, nicht mehr diesem Feind unterworfen zu sein. Das ist ganz einfach. Man muss diesen Feind mit dem, was ihn ausmacht, was seine geistige Substanz ist, konfrontieren, weil er dann nicht mehr der Gute ist. Die geistige Substanz dieses Feindes kommt in seinen heiligen Schriften. Altes Testament, Talmud und Shulchan Aruch zum Ausdruck. Und zum Beispiel nun mal eins von vielen, war ein krasses Beispiel, das ist eine Passage im Propheten Jesaja. Der verkündet als Mund Gottes, als Prophet, der Herr Gott, Jahwe, ist erzürnt über alle Heiden, also nicht Juden, und er wird sie zur Schlachtung dahin geben, dass ihre Leichname gen Himmel stinken und die Berge vom Blute fließen. Man kommt nicht so schnell auf den Gedanken, dass das ein Gott sein kann, dass man den Urheber dieser Verkündigung als Gott anerkennt. Wenn wir das aber realisieren, dass dieser Gott seinem Eigentumsvolk, so heißt es im Alten Testament, den Auftrag gibt, alle anderen Völker zu vernichten, dann ist das nicht Gott in unserem Sinn, sondern das ist Satan. Was Schlimmeres als das kann man sich nicht vorstellen. Welcher Teufel könnte mehr als uns vernichten? Und das müssen wir uns realisieren. Es ist nicht nur diese eine Stelle im Alten Testament. Das Neue Testament enthält eine Bewertung dieser Figur, Jahwe genannt. Jesus selbst, also die höchste Autorität der christlichen Welt, spricht es aus im Johannesevangelium, Kapitel 8, Vers 44. Der sagt den Juden, ihr habt den Teufel zum Vater. Und der ist ein Menschenmörder von Anfang. Und der Vater der Lüge. Wenn er lügt, spricht er vom eigenen, denn in ihm ist keine Wahrheit. Wer heute diese Stelle zitiert, riskiert eine Anklage wegen Volksverhetzung. Es gibt tatsächlich Urteile dieser Art, dass wer das zitiert hat, als Volksverhetzer strafbar geworden ist. Aber das sind die Stellen, die wir suchen müssen, um deutlich zu machen, was die geistige Substanz dieses Feindes ist. Er ist dann, wenn das erkannt wird, wenn er als Satan gesehen wird, kann er uns nicht mehr in unseren geistigen Vorstellungen prägen. Dann wissen wir, was auf uns zukommt und dann können wir uns zur Wehr setzen. Das heißt nicht, dass wir irgendeinen Feind totschlagen, sondern wir nehmen dem Feind lediglich die Möglichkeit, unsere Köpfe, unser Bewusstsein zu manipulieren. Damit verliert er seine Macht. Denn das ist ein Feind, der nicht mit gezückter Pistole auf uns zukommt und unser Portemonnaie haben will. Er kommt als Betrüger. Er täuscht uns. Er täuscht uns vor, dass er sich an die sittlichen Grundwerte, an die Gesetze und an ein moralisches System der Erwartung hält. So wie der Betrüger, der auf jemanden zugeht, dessen Geld er haben will und ihm irgendwas vorgaukelt und wenn der das glaubt, gibt er sein Geld. Das ist das Verhältnis, was wir haben zu diesem Volk. Und dieses Volk kann also nur wie ein Betrüger etwas werden und etwas sein, wenn man ihm glaubt. Ein Betrüger ist kein Betrüger, wenn man ihn von vornherein durchschaut. Dann ist er ein Dummkopf. Und er wird entsprechend behandelt. Wir müssen also die Vorstellung, dass es Dummheit ist, Dummheit unseres eigenen Volkes, das uns in dieser wehrlosen Situation hält, schon selbst ein Erfolg des Feindes ist. Es ist nicht Dummheit, sondern es ist eine lebenserhaltende Kraft, die uns dazu bringt, einen Konsens zu leben, den nicht wir in uns geschaffen haben, sondern der durch feindliche Prägearbeit, durch alle Bildungsinstanzen, dazu geführt hat, dass in diesem Grundkonsens, der die Welt und die Gesellschaft zusammenhält, die Interessen des Feindes so verankert sind, dass er sicher sein kann, nicht bekämpft als Feind erkannt zu werden. Und da gibt es eine Reihe von Lügen, die er in unser geistiges Fundament eingearbeitet hat, so dass wir das als Wahrheit akzeptieren und von da aus den Eindruck haben, dass wir es mit gutwollenden, gutmeinenden, sittlichen Wesen zu tun haben. Das ist eine kolossale Leistung, da kann man nur Anerkennung zollen. Aber es kommt darauf an, dass wir das endlich als dieses Herrschaftsinstrument des Feindes erkennen. Und dann hat er alle Macht verloren. Ein Betrüger, dessen Trick durchschaut wird, kommt nicht zum Ziel. Ist völlig einflusslos. Und das ist das, was wir anstreben. Das ist das, was notwendig ist. Und das ist das, was das Leben des deutschen Volkes in seiner Zukunft erhalten wird. Dass die Bestrebungen, die weiße Rasse auszulöschen durch Vermischung in einen Einheitsbrei biologischer Masse, die nicht mehr in der Lage ist, sich selbst zu wissen, keine Identität mehr hat, um diesen Prozess zu beenden. Er hat jetzt einen gewissen Höhepunkt erreicht, sodass diese Erscheinungen heute mehr oder weniger jeden beschäftigen und der sich fragt, wie war das möglich und wie kommen wir da raus? Wir kommen raus, wenn wir dem Feind die Macht, unser Bewusstsein zu prägen, unsere Weltanschauung zu bestimmen, unseren Konsens zu fabrizieren, in seinem Sinne, dass wir uns nicht werden, zu zerstören durch Kenntnis seines Wesens, es ist der Satan. Es ist das, was Jesus gesagt hat, ihr habt den Teufel zum Vater. Und dieser Teufel war sehr erfolgreich, uns einzureden, dass es ihn gar nicht gibt, dass es Gott nicht gibt, also auch keinen Teufel. Der Verlust des religiösen Glaubens ist eine hochgefährliche Situation, obwohl ich sage, es ist ein notwendiger Schritt hin zur Freiheit, dass man die Wahrheit nicht mehr von einer äußeren Instanz, sei es die Kirche, sei es die Presse oder sonst was, empfängt, sondern in sich die Wahrheit im Geiste, durch Geist, also Denken, findet. Und das ist die Bedeutung von Martin Luther. Wir haben jetzt das Lutherjahr, 500 Jahre ist es her, dass Martin Luther seine Thesen, 95 Thesen, an die Tür der Kirche, der Schlosskirche in Wittenberg geschlagen hat. Wir sollten uns erinnern, wohin die Leistung Luthers besteht. Er war der Erste, der im Zeichen der Herrschaft der katholischen Kirche den Gedanken gefasst und dann auch energisch vertreten hat und ihn geschichtsmächtig gemacht hat, dass man um die Wahrheit zu erkennen und in sich zu erfahren, nicht einer fremden Instanz der Kirche, des Priesters bedarf, sondern sein eigenes Denkvermögen.